Die Nationale Studentische Ausstellung der Errungenschaften in der Informationstechnologie wurde am 5. Oktober im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang eröffnet. An der Veranstaltung nahmen Ri Il-hwan, Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Funktionäre des Jugendverbandes, Jugend und Studenten teil. Es sind über 1300 Erfindungen und IT-Produkte zur Schau gestellt, die die Studenten in der ganzen Republik durch die Aktivitäten in den Forschungsgruppen erzeugt haben.